Es stimmt tatsächlich auch, dass teilweise auch sozusagen Grenzen, die davor zumindest theoretisch zu waren, geöffnet werden, aber dann nur in Verbindung mit der Einführung von dem Pass- und Meldewesen. Also da können dann Leute rübergehen, aber die müssen dann zugleich sich sozusagen die entsprechenden Papiere anschaffen, leisten können und die sind dann auch auf eine Art erfasst, die es zum Beispiel viel leichter macht, die wieder zurückzuschieben. Das war jetzt kurz zu G8 und Afrika, was da passiert ist seit 2002, Afrika sozusagen auf die Agenda der G7, G8-Treffen kam. Ich möchte jetzt, das dauert nur 5 Minuten, kurz noch ein Schlaglicht auf Äthiopien werfen, weil es wichtig ist, auch weil es wichtig ist, um zu begreifen, was sogenannte wirtschaftliche Entwicklung eben auch bedeutet. Äthiopien ist ein Boomstaat in Afrika, ist zugleich eine Einparteiendiktatur, also alle Abgeordneten im Parlament gehören einer Partei an, die aber eigentlich nur von einer einzigen Bevölkerungsgruppe gewählt wird. Zehntausende, Hunderttausende vielleicht sogar befinden sich in den Gefängnissen. Aber also gerade die Hauptstadt Addis Abeba boomt wirklich und die boomt unter anderem, weil sie sozusagen Sitz dieser ganzen Institutionen der Afrikanischen Union sind, die da eben auch unterstützt werden beim Aufbau dieser Friedens- und Sicherheitsarchitektur. Und im Oktober letzten Jahres ist hier ein Gebäude eingeweiht worden, das heißt Friedens- und Sicherheitsgebäude der Afrikanischen Union, das ist eigentlich ein militärisches Hauptquartier, wurde aber von der GIZ konzipiert und bauen gelassen nach internationalen Umweltstandards. Und anlässlich der Eröffnung des Gebäudes hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hauptstadt besucht, wurde da mit militärischen Ehren empfangen und ließ wissen, Äthiopien ist ein Stabilitätsanker und ein Beispiel für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung. Das Land brauche Unterstützung bei der Finanzierung der Militärmission. Ich werde mich in Europa dafür einsetzen, dass man nicht an jeder Mission etwas kürzt, sondern dass sie auch wirklich durchgeführt werden können, betonte sie. Außerdem werde Deutschland bei der Entwicklungshilfe und durch private Investitionen weiter unterstützen. Ich habe da damals einen Artikel drüber geschrieben, der liegt auch aus. Ich hatte da noch nicht geschnallt, dass hier eigentlich dieser Marshallplan schon vorweggenommen wird. In diesem Zusammenhang schlug Merkel bilaterale Wirtschaftsgespräche vor, um deutsche Unternehmen zu ermutigen, in Äthiopien künftig stärker zu investieren. Die Kanzlerin kündigte zudem an, die Investitionsbedingungen in Afrika zu einem Thema bei der deutschen G20-Präsidentschaft im kommenden Jahr zu machen. Was war nun passiert, zum Beispiel am Tag, bevor Angela Merkel kam und Äthiopien als Stabilitätsanker und Beispiel für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung genannt hat? Am Tag davor hat Äthiopien für ein halbes Jahr die Regierung den Ausnahmezustand verhängt, weil in den Monaten davor Proteste im Umland der Hauptstadt stattgefunden haben, bei denen 400 Menschen, glaube ich, schon getötet waren zu dem Zeitpunkt. Und es gab dann noch so ein traditionelles Fest dieser Bevölkerungsgruppe, die den Aufstand wesentlich sozusagen vorantreibt. Und das wurde dann, ob da jetzt scharfe Munition eingesetzt wurde oder nicht, ist ein bisschen unklar, aber das wurde mit Tränengas auf jeden Fall beschossen und da sind nochmal 400 Leute umgekommen an einem einzelnen Tag durch Sicherheitskräfte. Und interessant ist, dass die Proteste, die waren dann durchaus auch recht militant. Da wurden zum Beispiel Hotels, Blumenfarmen und Großplantagen angezündet. Weil das eben das Ergebnis ist, also es gibt ein großes Projekt zur Entwicklung der Metropolregion Addis Abeba, also es wird sozusagen um diese Hauptstadt, die wirklich geboomt hat, werden so große Infrastrukturprojekte mit internationalen Investitionen verfolgt und in dem Zug muss sozusagen auch das föderale System umgestellt werden. Also das wächst über die ursprüngliche Stadt hinaus und um diese Infrastrukturprojekte durchzusetzen, müssen sozusagen die Rechte der umliegenden Länder, also was jetzt in Deutschland Bundesländer wären, beschnitten werden. Also das ist so ein richtiges großindustrielles Projekt mit einer kompletten Neuverteilung der Macht, die da eben zu militanten Protesten und bis zu 1000 Toten geführt haben. Und am Tag, bevor die Kanzlerin Merkel kam und Stabilitätsanker, und sie hat dann auch noch Polizeiausbildung für Äthiopien angekündigt und eine bessere Finanzierung äthiopischer Militärmissionen, wurde da eben der Ausnahmezustand verhängt. Wer sich da mehr dafür interessiert, wie gesagt, es liegt hier ein Artikel aus, den es auch im Internet gibt, Merkel in Äthiopien. Aber sehr gut sind diese Sachen auch von Human Rights Watch dokumentiert, und ich möchte jetzt noch zur letzten Folie beschreiben, dass diese wirtschaftliche Entwicklung eben nicht nur die Metropolregion und ihr Umfeld betrifft, sondern auch eine periphere Region wie das Omo Valley, wo Menschen noch so ganz, traditionell, sage ich mal, ist natürlich auch ein schwieriger Begriff, von kleinbäuerlicher Ackerbau und Viehzucht leben, und wo jetzt unter anderem im Rahmen von einem Weltbankprojekt eine unglaubliche infrastrukturelle wirtschaftliche Erschließung stattfindet. Also es werden Dämme gebaut, die erzeugen Strom, von denen werden riesige, vor allem Zuckerrohrplantagen bewässert, es werden da Riesenstraßen durchgebaut, die Bevölkerung weiß da nichts, bis die Baumaschinen vor der Tür stehen. Da wird eben die natürliche Lebensgrundlage zerstört, und dann werden denen da Siedlungen hingestellt, wo einige von der Siedlung dann als Arbeitskräfte auf den Zuckerrohrplantagen arbeiten können, aber eben auch nicht alle, und allen anderen ist ihre Lebensgrundlage völlig zerstört. Die Siedlungen haben dann zum Beispiel, also es wird auch argumentiert, dass man also staatliche Dienstleistungen besser an die Bevölkerung bringen könnte, wenn die da sozusagen sesshaft gemacht ist in diesen Siedlungen. Aber zum Beispiel verfügen manche dieser Siedlungen über keine eigene Wasserversorgung, sondern die Leute aus den Siedlungen müssen dann bei der Zuckerrohrplantage das Wasser holen. 2 Stunden am Tag geht das oder so. Das sind jetzt Facts, die ich hier aus einem sehr interessanten Bericht habe von so einer Gruppe, die quasi die Folgen dieses Weltbank-Entwicklungsprojekts analysieren sollte, und die dann festgestellt hat, es gibt keine Vertreibung unter Zwang der ansässigen Bevölkerung, aber es gibt halt eine vollständige Zerstörung ihrer Lebensgrundlage und diese Urbanisierung in diesen Modellbausiedlungen, die da hingestellt hat. Beraubt die Leute halt nicht nur ihrer wirtschaftlichen Grundlage, sondern auch ihrer Würde. Die Veröffentlichung von diesem Dokument wurde dann von der britischen Regierung zunächst verhindert, das ist aber dann irgendwie rausgeleakt, und das findet man auch. Und ich möchte das sehr empfehlen, und ich möchte auch genau damit jetzt eigentlich aufhören, man ist ja dann doch immer verleitet zu denken, Kapitalismus ist vielleicht nicht so doll, aber was jetzt Afrika doch mal braucht, sind tatsächlich Investitionen und Großprojekte etc. Und ich wollte da einfach nochmal 1-2 Beispiele am Schluss stehen lassen, wie das in der Praxis ausschaut und dass das überhaupt nicht gut ist.